Text 21. Die Redaktion der Zeitschrift Kontext 21 produzierte zusammen mit Vertretern des Dokumentationsarchivs des österreichischen Widerstandes und mit Unterstützung der österreichischen Hochschülerinnenschaft die Broschüre Siegfrieds Köpfe. Eine Auseinandersetzung mit Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus an der Universität. Am 5. März fand eine erste Präsentation der Texte in Form einer Podiumsdiskussion im Wiener Depot statt. Fragen der personellen und forschungsleitenden Kontinuität in der Wissenschaft standen am Beginn der Arbeitskooperation. Sie werden in unterschiedlichen Facetten und Darstellungsformen in der Publikation ausgeführt. Der Reproduktion rechter Eliten kommt strukturell, besonders vor dem Hintergrund der Wiedereinführung von Studiengebühren, eine herausragende Bedeutung zu. In der Veranstaltung, so Eva Krivanetz, koordinierende Redakteurin der Zeitschrift Kontext 21, kreiste die thematische Orientierung auch darum, was hier die Wissenschaft selbst in ihren Grundfesten in gewisser Weise möglich macht an ideologischer Ausprägung, beziehungsweise eben die Frage, ob man diese Trennung überhaupt machen kann, wie sie sozusagen üblicherweise in einem wissenschaftstheoretischen Diskurs sehr gerne gemacht wird, dass hier sozusagen es die Wissenschaft gäbe und die sei wertfrei und dann käme die Ideologie und würde sich sozusagen auf die Wissenschaft draufsetzen. Das werden Themen sein. Es wird auch ein relativ starker Schwerpunkt auf die Frage der Rassismen, der wissenschaftlichen Rassismen gelegt werden. Na na ni chi wo hi na na ni chi wo hi wo i. Na na ni chi wo hi na na ni chi wo hi wo i. Heribert Schiedl, Mitarbeiter des Dokumentationsarchivs des österreichischen Widerstandes, verfasste für die Broschüre Beiträge im Komplex Rechtsextremismus. Neben einer Einführung in verschiedene Aspekte der Auseinandersetzung veröffentlicht er eine detaillierte Untersuchung des deutschnationalen Kooperationswesens an österreichischen Universitäten. Weitgehend spürt der Text den Burschenschaften und ihrer rechtsextremen Verbindungen nach. Sekundäre und strukturelle Formen des Antisemitismus analysiert Heribert Schiedl anhand von Norbert Burgers Plädoyer für das Vergessen. Am Podium las er zum Einstieg Passagen aus dem Begleitheft zu einer älteren Veranstaltungsreihe unter dem Titel »Der ganz normale Extremismus«. Wie soll das zusammengehen? Hier der Hort von Aufklärung, dort organisierte Unmündigkeit, hier Wissenschaft, dort Ideologie. Die Selbstwahrnehmung von Universitätsangehörigen steht nicht selten einer Sensibilisierung gegenüber Rechtsextremismus im Wege. Historische Phänomene wie Demokratisierung, müsste man sagen, also partielle, unvollständige Demokratisierung, steigender Frauenanteil und auch wieder partielle soziale Öffnung werden weniger gesellschaftlichen Kräfteverhältnissen als der darüber über diesen Verhältnissen thronenden Universität selbst zugeschrieben. Die Ausblendung von Kontinuitäten, also Kontinuitäten des Faschismus, Antisemitismus, Deutschnationalismus, Rassismus, die Ausblendung von Kontinuitäten gehorcht der wechselseitigen Selbstvergewisserung. Gerade das Bild von Wissenschaft als etwas ganz anderes als Ideologie hat den Faschismus an der Macht relativ unbeschadet überstanden. Aber barbarischer noch als nach Auschwitz ein Gedicht zu schreiben, war es, weiter Wissenschaft zu betreiben. Zitat Ende. Wie ist das jetzt gemeint? Wie ist das jetzt zu verstehen? Vor allen Dingen dieser letzte Teil, bei dem handelt es sich offensichtlich um die Paraphrase eines Zitates von Theodor W. Adorno von 1949, das in der unvollständigen Form und als solche wird es auch immer präsentiert, lautet: Nach Auschwitz ein Gedicht schreiben ist barbarisch. Das vollständige Zitat von Adorno lautet wie folgt: Kulturkritik findet sich der letzten Stufe der Dialektik von Kultur und Barbarei gegenüber. Nach Auschwitz ein Gedicht schreiben ist barbarisch und das frisst auch die Erkenntnis an, die ausspricht, warum es unmöglich war, heute Gedichte zu schreiben. Zitat Ende. Ich glaube jetzt nicht, dem Autor Gewalt anzutun, wenn ich im Zitat Kultur kurzerhand durch Wissenschaft ersetze, zumal vergleichbare Stellen von Adorno zeigen, dass er Kultur, Aufklärung, moderne Zivilisation sehr wohl auch synonym verwendet hat. Sozusagen in der gefakten Form lautet das Zitat dann so: Wissenschaftskritik findet sich der letzten Stufe der Dialektik von Wissenschaft und Barbarei gegenüber. Nach Auschwitz Wissenschaft betreiben ist barbarisch und das frisst auch die Erkenntnis an, die ausspricht, warum es unmöglich war, heute Wissenschaft zu betreiben. Stop to come back to fascism in Germany and in Europe. Explodieren. Explodieren. Oh, yeah. Endlich Aber so wie das Originalzitat von Adorno immer wieder, auch von Wohlmeinenden, als eine Art Lyrikverbot missverstanden wurde und immer noch wird, so droht auch dieser Paraphrase als Diktum gegen Wissenschaft missverstanden zu werden. Jedoch beansprucht dieser Gedanke weder ein moralisches Urteil noch eine Aufforderung zu konkretem Handeln oder in dem Fall eben nicht Handeln zu sein, sondern nicht mehr als die höchst schmerzhafte Einsicht in einen tatsächlich unauflösbaren Widerspruch, nämlich der Gefahr der Barbarisierung oder des Umschlages der Zivilisation, der Kultur, der Aufklärung in Barbarei kann nicht entfliehen, wer sich der Kultur oder Wissenschaft bedienen will oder muss, um entbarbarisierend, also dem entgegenzuwirken. Allein das schmerzliche Bewusstsein dieser Gefahr ermöglicht einen Umgang mit ihr, mit der Gefahr. Aber anstatt diese Dialektik, in Klammer der Aufklärung, anzuerkennen, wird gerade von Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen weiterhin die falsche Dichotomie von Aufklärung und Barbarei, von Wissenschaft und Ideologie, von Rationalität und Irrationalität behauptet. Auschwitz wird nicht als das erkannt, was es ist, nämlich die radikalste Infragestellung wissenschaftlicher Welterkenntnis. Diese Reflexionslosigkeit der Wissenschaft nach Auschwitz bietet falsche Sicherheiten. Daneben hat die Abwehr des Gedankens eines möglichen Umschlages der Zivilisation in Barbarei gerade unter dem Aspekt der Ereignisse des 11. September auch eine weitere Funktion. Denn der Gedanke, dass eben ein Zusammenhang von Kultur, Zivilisation, Aufklärung und so weiter und Barbarei besteht, dieser Gedanke wird nicht nur als persönliche Zumutung empfunden, und das gilt vor allem für Leute, die die eigene Kultur, Zivilisation als Beleg für die fremde Barbarei nehmen. Gegenüber dieser einseitigen Auflösung der Dialektik der Aufklärung, aber auch gegenüber der aktuellen Bedrohung, auch der aktuellen faschistischen Bedrohung des Status quo und gegenüber der Gefahr, angesichts dieser Bedrohung den Status quo zu affirmieren, zu bejahen, hat schon Wolfgang Fritz Haug 1981 in seinem Buch Der hilflose Antifaschismus wie folgt argumentiert. Zitat: Auf die undifferenzierte Zivilisationskritik mit der undifferenzierten Zivilisationsapologie zu antworten, belässt dem Faschismus sein Potenzial, während es den Antifaschismus seines Potenzials beraubt. Zitat Ende. Welche Formen nimmt jetzt die Abwehr dieser Dialektik im Bereich der Wissenschaften an? Das ist zunächst einmal ein Phänomen, das man als Abgrenzung oder sozusagen in Verwendung mit psychoanalytischem Vokabular als Absperrung bezeichnen kann. Das Etikett, und das ist eine sehr beliebte Methode, das Etikett pseudowissenschaftlich wird sehr rasch sogenannten wissenschaftlichen Verirrungen in der Regel auch nachträglich erst naturgemäß verliehen und erfüllt ganz offensichtlich eine Entlastungs- und Legitimationsfunktion für die wissenschaftlichen Wissenschaften. Verdrängt wird dabei unter anderem die Tatsache, dass im industriellen Massenmord, Hannah Arendt nennt ihn Verwaltungsmassenmord, auch die Ideale von Fortschritt, Rationalität und Effizienz umgesetzt wurden. Das wissenschaftliche Denken stellte das Handlungsmodell für den industriellen Massenmord bereit. Als eine zentrale Bedingung der Shoah erscheint eine instrumentelle Vernunft verbunden mit einer Binnenmoral, die bloß der Selbstvergewisserung der Handelnden diente. Auch wenn Mensch mit Hannah Arendt, Sigmund Baumann, Götz Ali und anderen nicht so weit gehen will, also diese in dieser Betonung der modernen Wissenschaften als Ursache der Shoah, denn tatsächlich ist vor einer Verabsolutierung dieses Aspekts zu Lasten des deutschen Vernichtungs- oder Erlösungsantisemitismus zu warnen. Aber dennoch, auch wenn man nicht so weit gehen möchte, so muss doch eingeräumt werden, dass aus den Verfahrensmodellen der Wissenschaft selbst heraus nicht das Geringste gegen die rationale Entscheidung zum Massenmord vorzubringen ist. Die Klackerieren, dann sich darauf konzentrieren, das eigene dann feiern und das andere negieren. Diese ganzen Patrioten, nationale Idioten, bitte seid so gut und stürzt euch in ein Schwimmbad auf den Boden und pinkelt bis zum Hals euch alle gegenseitig an und dann taucht's noch einmal runter und dann nehmt's einen Schluck davon und spuckt euch an damit so lang, bis das euch schlecht ist von der Kacke und wählen sie die Nummer neben ihrer Landesflagge. Wenn's dann ein Problem haben und sie kommen durcheinander, dann kommen's mit dem und das ist der Hausverstand. Mit dem können sie da alles erklären in sämtliche Verzierungen, im Häusl drin, im Fernseher Regierungen. Am besten mit dem Hausverstand ist eine in ein Haus. Die Dirlen und die Fenster zu, dann kann er nicht mehr aus. Und dann fliegt das ganze Häusl in die Luft mitsamt der Kacke. Und wählen sie die Nummer bitte neben ihrer Landesflagge. Ha-kla-karier-da. Ka-ka-karier-da, kann da irgendwas dazu noch stehen. Der die Hosen nickle voll hat, wenn irgendwas passiert ist, was er selber nicht versteht. Ka-ka-karier-da, wird mal irgendwas dazu noch stehen. Ka-ka-karier-da, der die Hosen nickle voll hat, wenn irgendwas passiert ist, was er selber nicht versteht. Was vollkommen unpackbar ist und was er nur mehr wundert. Die sind so deppert und wollen zurück ins vorige Jahrhundert. Die wollen jetzt mit Gewalt wieder die Ordnung, diese Pfeifen. Die halten das nicht aus, wenn was passiert ist, nicht begreifen. Die wollen eine klarkarierte Welt und das auf dem Planeten. Und so wie es ist, schaut nicht so aus, als wenn sie bald vorhätten. Das anhauen und sie endlich einmal schleichen mit der Kacke. Und wählen sie die Nummer bitte neben ihrer Landesflagge. Ka-ka-karierter. Ka-ka-karierter, wird mal irgendwas dazu überstehen. Ka-ka-karierter, der die Hosen nicht gleich voll hat. Wenn irgendwas passiert ist, was er selber nicht versteht. Hannah Arendt wies in den Elementen totalitärer Herrschaft auf eine ganz zentrale Eigentümlichkeit des Einsatzes wissenschaftlicher Erkenntnisse und Begründungen für politisches Handeln hin, nämlich deren Fähigkeit, die Zukunft zu prophezeien. Es war auch Hannah Arendt, die auf die strukturelle Verbindung von Wissenschaft und Totalitarismus aufmerksam machte. Insbesondere der Rassismus ist weder irrational noch pseudowissenschaftlich, sondern eine historische Rationalisierungsutopie. Und es ist jetzt der, also um in der Diktion von Hannah Arendt zu bleiben, der Totalitarismus, der dieser Wissenschaft, dieser Utopie die Möglichkeit gibt, die Wirklichkeit der rassistischen Theorie anzupassen. Sozusagen diese Prophezeiungen sich auch erfüllen lassen. Also Jean-Paul Sartre kam auch dieses bekannte Diktum, wenn es den Juden nicht gäbe, würde der Antisemit ihn erfinden. Also das kann man auch mit dem Gedanken im Hinterkopf so lesen. Nicht nur im Falle der Eugenik lässt sich behaupten, dass der Nationalsozialismus die, in Klammer, versuchte Verwirklichung wissenschaftlicher Utopien darstellte. Inwieweit dies auch für die Shoah gilt, soll hier nur als Frage und vielleicht als Anknüpfungspunkt für eine Diskussion aufgeworfen werden. Vielleicht in diesem Zusammenhang ist es auch erwähnenswert oder erinnernd wert, dass sich der Nationalsozialismus selbst wiederholt als angewandte Biologie bezeichnete. Ich würde auch so weit gehen, den Nationalsozialismus, insbesondere die mit der Vernichtung betraute Bürokratie, sozusagen als das erste Expertenkabinett der Geschichte zu bezeichnen. Nicht umsonst gehört die Forderung nach der Regierung der besten Köpfe, nach Expertenkabinetten auch heute zum Arsenal des autoritären Populismus und Rechtsextremismus. Das, und hier in der Nationalsozialismus, kam dem Narzissmus der vorrangig natürlich männlichen Wissenschaftler entgegen. Als Beispiel für diese Befriedigung auch des Narzissmus ein Zitat von Erich Jentsch, ein Psychologe, der Begründer der sogenannten charakterlogischen Typenlehre, also auch ein Wissenschaftsstrang, der im Nationalsozialismus dann zur Blüte kam, naturgemäß. Dieser Herr Jentsch schrieb 1939 Folgendes: Die Befreiungstat des Nationalsozialismus für die Psychologie bestand aber nicht nur in der Beseitigung hemmender Ideologien, sondern namentlich in der Eingliederung unserer bisher in wissenschaftlicher Zurückgezogenheit geleisteten Facharbeit in große, dem Volke dienende Aufgabenkreise. Sozusagen, er bedankt sich hier über die Aufnahme der Psychologen, der Wissenschaftler, der Psychologie in die Dienstnahme für den Nationalsozialismus und für die Befreiung der hemmenden Ideologien. Hier ist vor allen Dingen natürlich die Befreiung von der jüdisch spekulierenden Psychoanalyse gemeint, die ja bis heute nachwirkt, wenn man sich das Studium der Psychologie ansieht. Get up, get on up, everybody get up, get on up, look in your scene, get on up, all of it never live clean, get on type of lean, man, I wish of machine, but nobody did tell you, said it told them me, scene, get up, get on up, everybody get up, get on up, look in your scene, get on up, all of it never live clean, get on type of lean, man, I wish of machine, but nobody did tell you, said it told them me, scene, get up, get on up, everybody get up, get on up, everybody get up, get on up, everybody get up, get on up. Manfred Gmeiner aus der Redaktion von Kontext 21 widmete sich der Beteiligung der Wissenschaft am rechten Diskurs. Er untersuchte Jahrbücher des Freiheitlichen Bildungswerkes, das unter dem Titel Freiheit und Verantwortung erstmals 1993 erschien. Sein Beitrag orientierte sich an der vermeintlichen Dichotomie von Ideologie und Wissenschaft. Diese Unterscheidung kann nie beibehalten werden. Manfred Gmeiner plädiert hingegen für eine permanente kritische Reflexion der Wissenschaft und ihrer Protagonistinnen. Das, was mir wesentlich erscheint an diesen beiden Verstrickungen, ist, dass sie zeigt, dass es jede Wissenschaft in jedem Falle so in diese Form in gesellschaftliche Strukturen verstrickt und eingebunden ist und dass es da auch kein endgültiges Entweichen aus dieser Verstrickung gibt. Es gibt nicht die freie Wissenschaft und schon gar nicht die gute Wissenschaft, die jetzt die andere, die böse und missbrauchende oder missbrauchte Wissenschaft kritisieren kann, sondern prinzipiell ist Wissenschaft in einen herrschenden Diskurs verstrickt in den beiden genannten Weisen und muss sich daher selber laufend die, wenn sie kritische Wissenschaft sein will, die Frage ihrer eigenen Bedingungen, ihrer Voraussetzungen, ihrer nicht mehr hinterfragten Axiome stellen, wozu eben auch prinzipiell die Fragestellung bereits gehört. Das heißt, eine Wissenschaft geht an ein Thema mit einer bestimmten Fragestellung heran und auch diese muss, wenn Wissenschaft kritisch sein will, laufend hinterfragt werden, auch darauf, was sie in Konsequenz gesellschaftlich bewirkt, weil es eben diese Rückwirkung des Wissenschaftlers auf den politischen Prozess oder die Einwirkung, und zwar eine sehr deutliche Einwirkung auf den politischen Prozess gibt. Warum es daher auch bei einem Projekt wie dem dieser Broschüre nicht gehen kann, ist jetzt nur Abgrenzungen zu einer rechten Wissenschaft zu ziehen, sondern Kriterien aufzustellen, die erkennbar machen, wo Wissenschaft eindeutig in heute noch aufrechte und wieder aufrechte rechte Diskurse verstrickt ist und diese Diskurse an eigenen Arbeiten zu untersuchen und zu hinterfragen. Ein Problem, das vor allem laufend im Bereich des Antisemitismus auftaucht, wo sehr viel antisemitische Strukturen ziemlich unerkannt in ganz üblichen wissenschaftlichen Zugängen schlummern und eben aufgedeckt werden müssen. Ich möchte daher jetzt ein paar Gedanken formulieren, die diese Verstrickung der Wissenschaft prinzipiell in Herrschaftsdiskurse, in herrschende Gesellschaftsdiskurse beleuchtet, um dann zu überlegen, wie sollte Wissenschaft darauf reagieren. Diese Verstrickung findet, wie man auch in diesen Artikeln sieht, in zwei prinzipiellen Richtungen statt. Das eine ist die inhaltliche, thematische Verstrickung. Auch da gibt es natürlich Abstufungen, wie gesagt, die inhaltlich ganz klar rassistischen Artikel, aber auch welche, die Themen mitformulieren, untermauern, von anderen Gesichtspunkten aus anscheinend ideologiefrei an die Dinge herangehen, die aber trotzdem letztlich einen Baustein dazu bilden, dass sich im Endeffekt eine biologistisch-rassistische Gesellschaftsauffassung durchsetzen kann. Da waren in den Broschüren einschlägige Artikel vor allem von Biologen, die meistens natürlich in dem Zusammenhang auch wiederum gesellschaftspolitisch agieren, was immer noch kritischer ist, wie wenn sie über ihre Verhaltensforschung im Tierreich sprechen. Aber man kann den Konnex eindeutig ziehen, was die Ideologie, die dahinter steht, eines genetisch determinierten Bildes, der die sozusagen die Handlungsweisen bedingt und von der Seite her zu erforschen wäre. Der zweite Zugang der Verstrickung, da würde man eher auf jene Artikel anwenden können, die so sich zum Beispiel rein juristisch mit irgendeinem Verfassungsproblem befassen, wo man also kaum sagen kann, der verbreitet da jetzt Ideologien. Würde ich sagen, Wissenschaft ist in jedem Falle ein Teil einer Herrschaftssystems, in dem sie eben als Wissenschaft etabliert ist. Das heißt, Wissenschaft setzt ein bestimmtes Ritual des Weges zum anerkannten Wissenschaftler voraus. Es setzt einen Prozess voraus, mit dem man sozusagen in den Stand versetzt wird, als Wissenschaftler und Wissenschaftlerin seine Kommentare zu machen. Und sie hat dann auch intern natürlich ein Ritual der Herangehensweise an Themen, der Art, sie zu veröffentlichen, eine eigene Logik des Herangehens an Probleme, die keineswegs zwangsweise so sein müsste, die also durchwegs zu hinterfragen ist. Geschichtsunterricht! Eins, zwei, Eins, zwei, drei, vier. Heute fahren wir in der Geisterbahn. Kinder, heute ist der Faschismus dran. Ich zeige euch im Seelengegrüße des Menschen das schlummernde Böse. Das schicksalsartige Wacht boxt die Brutalen in Macht. Mit Heil und Heul und Donnerkeil und mit KZ und Henkerbeil. Mit Bierkrug, Weltkrieg und Gas, das ist vorüber, merkt euch das. Hitler war ein böser Mann, doch baute er die Autobahn. Dracula und Frankenstein sind dagegen lieb und klein. Mancher, der heute auf die Pfanne haut, hätte sich das damals nicht getraut. Im Übrigen ist es uns peinlich, drum sind beim Verzeihen wir nicht kleinlich. Mancher stramme SS-Mann kämpft heute gegen politischen Stress an. Und mancher Herr vom Blutgericht auch heute noch sein Urteil spricht. Hitler war ein böser Mann, doch baute er die Autobahn. Dracula und Frankenstein sind dagegen lieb und geil. Und war wer einst ein Hitlerbim, dann gilt das heute nicht mehr als Schimpf. Im Gegenteil, bei einer Wahl gewinnt er Stimmen national. Breite den Mantel der Vergessenheit über die Jahre der Besessenheit. Schwamm drüber, Ende diese Stunde. Das war ein Stückchen Heimatkunde. Ines Garnitschnik, Mitarbeiterin der österreichischen Hochschülerinnenschaft, untersuchte den Rassismus in der Psychologie. An dieser Stelle kann eine kleine Korrektur ihres Broschürenbeitrags erfolgen. Der Titel ihrer Analyse lautet korrekt: Neutralität der Wissenschaft, Neutralität der Weisheit. Sie bringt die strukturelle und institutionelle Ungleichheit ebenso in den Blick wie die Mikropolitik rassistischer Unterdrückung. Ja, ich möchte nur ganz kurz den Argumentationsweg in dem Text darstellen und mich aber auf einen Punkt konzentrieren, der für mich sozusagen eigentlich die Conclusio aus der Beschäftigung mit dem Thema ist. Die ursprüngliche Idee war eigentlich, sich speziell jetzt Intelligenz- und Persönlichkeitstheorien in der Psychologie anzuschauen und sich anzuschauen, wie sozusagen in diesen Richtungen Rassismen wirken. Jetzt sind das sozusagen, oder ist also gerade die Intelligenz- und Persönlichkeitsforschung und die differenzielle Psychologie, also die sich diesen Bereichen widmet, verbunden mit der Diagnostik, der Bereich, wo wirklich die klassischen biologistischen Rassismen vertreten werden, wo gleichzeitig explizit rassistische Äußerungen, die sich bei wirklich fast allen Begründern, also es sind ausschließlich Männer, dieser Disziplin finden, verdeckt werden. Und wo also sowohl methodologisch als auch inhaltlich, also logisch, also zahlreiche einfach Fehler und Mängel seit Jahren nachgewiesen werden. Nichtsdestotrotz blüht die Disziplin und ja, gibt es da laufend eben neue Veröffentlichungen und bis jetzt auch gerade von Seiten vom Institut und der entsprechenden Abteilungen halt null Auseinandersetzung mit den Rassismen. Jetzt stellt sich allerdings die Frage, ob es nicht sozusagen ein bisschen zu einfach ist, sich auf diesen klassischen biologistischen Rassismus zu beschränken und ob man nicht dabei einfach grundlegendere Strukturen, die gerade in der Psychologie, aber allgemein, denke ich, in den meisten Wissenschaften da sind, ausklammert. Ich gehe davon aus, dass Psychologie sozusagen grundsätzlich jetzt über diese Problematik in der einzelnen Disziplin hinaus, also in der einzelnen Forschungsrichtung hinaus, dazu neigt, strukturelle Macht zu individualisieren und dadurch auch einfach Diskriminierungen Vorschub leistet, indem sie sozusagen die strukturelle Dominante dahinter verdeckt. Psychologie ist zusätzlich eine Disziplin, die ganz stark angelegt ist auf Konformität, also die Individuen werden sozusagen der Gesellschaft angepasst. Individuelle psychische Störungen werden dem Funktionieren im System sozusagen, also werden so behandelt, dass das Funktionieren im System gesichert ist, aber werden nicht sozusagen als durch System, also als Problem erst definierte Begriffen. Was gerade zum Beispiel in Bezug auf rassistische Ausgrenzung, Unterdrückung und so weiter einfach extreme Mängel hervorruft in der Erfassung der Problematik Rassismus. Ich denke, dass man dass sozusagen diese Auseinandersetzung mit Rassismus einfach in der Psychologie speziell die hierarchische Organisation der Gesellschaft begreifen muss und dass sie das nur tun kann, wenn sie weder sich sozusagen auf die Thematisierung jetzt der klassischen rechten Ideologien, sprich in dem Fall jetzt speziell biologistischer Rassismen, also sich auf die spezialisiert oder die rassistischen Implikationen jetzt psychologischer Forschung im Allgemeinen aufgreift. Ich sehe darüber hinaus die Notwendigkeit, eine Analyse zu betreiben, wo die Gefahr gesellschaftlicher Normalität wo sozusagen die Normalisierung von Rassismus, indem man gesellschaftliche Normalität gegen den Rassismus verteidigt, sozusagen aufgehoben wird und Rassismus als gesellschaftliche Normalität begriffen wird. Dazu gibt es einige Konzeptionen, die mir sehr wichtig und zielführend in die Richtung erscheinen. Das sind Theorien, die in weiten Teilen aus der Kritik schwarzer Feministinnen an der weißen Frauenbewegung kommen und zu einem großen Teil, und auf Texten beruhen, die sowohl von postkolonialistischen Theoretikerinnen mit großem I, als auch von weißen Feministinnen verfasst worden sind. Und da in dem Zusammenhang gibt es für mich drei zentrale Begrifflichkeiten eigentlich, die unterschiedliche Aspekte thematisieren. Das eine ist das Konzept der Dominanzkultur, das von Birgit Rommelsbacher besonders stark ausgearbeitet worden ist. Das Konzept der Weisheit, das sich bei unterschiedlichen Autorinnen von Ursula Wachendorfer bis Ruth Frankenberg findet. Also das sind noch viele, viele mehr, aber ich beziehe mich hauptsächlich auf die zwei jetzt. Und dass sozusagen Weisheit als soziopolitische Platzzuweisung thematisiert und als sozusagen verbunden mit der Frage, wie eine soziale Konstruktion, als die Weisheit sozusagen oder Weißsein verstanden wird, sich auf soziale Praxen und symbolische Ordnungen auswirkt und auf gesellschaftliche Machtverhältnisse verweist. Das dritte Konzept ist eins, was zum Teil damit sehr stark verbunden ist, was ich unter anderem in der Dissertation von Angelika Clement von 1997 gefunden habe, die den Begriff Weißsein alterierend mit colorless und farblos verwendet, um sozusagen auf das Fehlende hinzuweisen, nämlich die fehlende Betroffenheit, die fehlende Auseinandersetzung, auch die fehlende Offenheit, die fehlende Erfahrung, einfach im Umgang mit dem Thema und sozusagen dieses ständige Vorhandensein der Möglichkeit, sich nicht damit auseinanderzusetzen. Ja, also das sind sozusagen die drei zentralen Begriffe in dem Zusammenhang. because you can. Now I'm the mole. I got a velvet stole. I'm remote control. Since I sold my soul. Ich denke, dass in den Erklärungsansätzen zum Rassismus zum Teil ein Rassismusbegriff weitergetragen wird, der sich auch weiterhin sozusagen auf Race und Ethnie immer sozusagen auf etwas Nicht-Weißes bezieht und dadurch die weiße Position dethematisiert, der gleichzeitig sozusagen Weisheit als einen neutralen Ort schafft, genauso wie die klassische Wissenschaft sich als neutralen Ort versteht oder wie die feministische Wissenschaft eine Kritik an Mainstream-Wissenschaft thematisiert hat. Dadurch wird eine Normalität von Weißsein suggeriert, die sozusagen andere Positionen ausgrenzt und letztlich eine Etablierung von Kompetenz qua Weißsein stützt, über diese Differenzierung von dem Universalen, nicht Bezeichneten und dem spezifischen Bezeichneten, nämlich der Ethnie oder dem Schwarzsein. Ja, ich glaube, dass an den drei Punkten sozusagen ganz schön zeigen lässt, wie Rassismen halt sozusagen auch in anderen Formen und auch, also jetzt sozusagen außerhalb dieser Zuweisung an die Rechten, einfach als gesellschaftliches Phänomen verstanden werden kann und wie sowohl sozusagen ein Differentialismus, der essentialistisch argumentiert, als auch ein Universalismus, der hinausläuft auf ein Hautfarbe hat für mich ja eh keine Bedeutung, weil ich bin ja für die Gleichheit aller, oder also in einem Vorwegnehmen von etwas, das nicht existiert, bestehende Rassismen stützt und rassistisch von der Argumentationsstruktur her ist. Und ich denke, dass gerade an dem Punkt auch also die Psychologie sozusagen eher von der Seite rangeht, dass sie strukturelle Ungleichheit individualisiert, dass es andererseits aber gerade in der Linken auch sehr stark die Tendenz gibt, eher in sozusagen nicht der psychologistischen, sondern ich sage mal der soziologistischen Variante, die Gesellschaft als etwas Äußerliches zu begreifen, aus dem ich mich herausnehmen kann. Und die Theoretikerinnen, die sich mit den Begriffen Weißsein und der Bedeutung von Weißsein und Dominanzkultur verstärkt befassen, streichen immer wieder für mich also sehr schön raus, wie sozusagen eine Kritik an rassistischen Strukturen und rassistischen Praxen, die sozusagen auch eine Mikropolitik, meine eigene Mikropolitik betreffen, ansetzen muss. Und da denke ich, also das wäre einfach wichtig, da in die Richtung weiterzudenken und wir haben insofern auch sozusagen jetzt bei der Konzeption der Broschüre immer wieder auch die Debatte gehabt, wie die Begriffe Rechtsextremismus, Rassismus, Antisemitismus zueinander zu positionieren sind und wie weit die Verbindung von Rechtsextremismus mit Rassismus im Titel schon die Gefahr beinhaltet, das Thema Rassismus sozusagen auf die anderen abzuschieben und als genuin rechts und sprich somit sozusagen als spezifischen Diskurs und nicht als gesellschaftliche Struktur zu begreifen. Zweimal am Tag, sagt er mir Hallo. Aber das rational gemacht. Und gegen Leiden und Schmerzen in der Welt gibt er Ratio Fang. Er sagt immer noch, wer was wie wo, warum, weshalb und wieso. Und nun frage ich diesen mitlaufenden Haufen, wer sieht das auch eher so wie General von Stauffenberg? Der böse Mann mit dem kleinen Bart ist noch gar nicht tot. Mindestens zweimal am Tag sagt er mir Hallo. Aber das ist noch gar nicht das Schlimmste, Mann. Viel grausamer ist, dass er jetzt auch grinsen kann. Er ist im Radio zu hören oder live on stage. Und natürlich hat er jetzt auch eine eigene Homepage. Oh Lord, er fährt auf Snowboard. Alle Vitamine, die es gibt, in einen Joghurt. Er hockt dann bei Top of the Pops. Er vergibt die Job of the Job. Er sagt immer noch, wer was wie wo. Warum, weshalb und wieso. Und darum frage ich diese mitlaufenden Haufen, wer sieht das auch, wer so wie General von Stauffenberg. Der böse Mann mit dem kleinen Mark ist noch gar nicht tot. Mindestens zweimal am Tag. Ich habe solche Angst. Oh, diese Deutschen. Oh, und die Deutschen. Sie auf. Mich Mann, Leute, machen. Lassen Sie das. Ja, dass die Deutschen mich nicht fertig machen. Ich sage, Sie sollen damit aufhören. Die Deutschen Mann, können mich fertig machen. Naturgemäß folgte den Referaten von Schiedl, Gmeiner und Garnitschnik die Diskussion mit dem Publikum. In ihr befassten sich die meisten Überlegungen mit wissenschaftstheoretischen und wissenschaftskritischen Fragen. Angeschnitten wurden auch die möglichen Auswirkungen des derzeitigen Umbaus der österreichischen Universitäten auf die Reproduktion rechter Eliten einerseits, auf das kritische und emanzipatorische Potenzial unter Studierenden und Lehrenden andererseits. Die Diskussion im Detail hier darzustellen, würde den Rahmen eines einstündigen Beitrages sprengen. Viel spannender als der Zusammenfassung eines Disputs im Radio zu folgen, ist es nach unserem Ermessen auch, sich an einem zu beteiligen. Hierzu wird es in der zweiten Aprilhälfte weitere Gelegenheiten anlässlich von Präsentationen der Siegfriedsköpfe geben. An drei oder vier Abenden werden sich Kontext 21, die Mitveranstalterinnen der österreichischen Hochschülerinnenschaft und die eingeladenen Expertinnen bemühen, einzelne Bereiche des Themenkomplexes Rassismus, Antisemitismus und Rechtsextremismus genauer zu beleuchten. Stichwort Bernkopfatlas. Der Beitrag von Wolfgang Lamser, der sich mit der Entstehungsgeschichte dieses anatomischen Nachschlagewerkes befasst, eröffnet die Thematik an einem der Abende. Die Verstrickung der Medizin in den Nationalsozialismus und die Fülle unaufgearbeiteter Kontinuitäten. Stichwort Arisierungen. Nach wie vor nicht erhoben und nur zum Teil bekannt ist, in welchem, auf jeden Fall großen, Umfang der universitäre Betrieb in arisierten Gebäuden stattfindet und sich Institute im Nationalsozialismus Eigentum jüdischer Wissenschaftlerinnen angeeignet, aber bislang in keinster Weise restituiert haben. Dies wird das Thema eines zweiten Diskussionsabends sein. Welche weiteren Themen Gegenstand der anderen Präsentationen sein werden, können Sie ebenso wie Angaben zu Zeit und Ort der Veranstaltungen in wenigen Tagen auf der Homepage von Kontext 21 erfahren. Die Broschüre Siegfrieds Köpfe wird allen Abonnentinnen von Kontext 21 zugesandt. Wenn Sie bislang an ein Abo noch nicht gedacht haben und lediglich in den Besitz der um 9 € zuzüglich Versand erhältlichen Broschüre kommen wollen, richten Sie sich am besten per E-Mail an kontextxxi@mediaweb.at. Gestaltung der Sendung Markus Zingerle und Heide Hammer. Hey FPO, wir seien da, mutige und Geister zum Schlag. Partisanen, Partisanen, gegen Schlag in dem Feind, in dem Kampf, Arbeitermacht. FPO, wir seien da, hey FPO, wir seien da. Weg, ich wär mir wissen, der Kampf wird leicht kein Spiel. A Partisan, sein Leben legt in Schlacht, vom weißen Freiheitsziel. Hey FPO, wir seien da, mutige und Geister zum Schlag. Partisanen, Feind, gehen Schlag in den Feind, in dem Kampf waren Arbeitermacht. Wir seien da, hey FPO, wir seien da. Es seien fest die Glieder, gemuskelt im Strahlen im Blei. Wir gehen leise frei von dem Ghetto, Arreis, Kiedem, Rennen, Einzelgängen, wie frei. Hey FPO, wir seien da, mutige und dreiste zum Schlag. Partisanen, noch Partisanen, Feinde, Schlag in den Feind, in dem Kampf waren Arbeiter Macht. Wir seien da, hey FPO, wir seien da. Ein Blut von Schwester, Brüder, mir schweren zu kämpfen bis wann. Mit Hitler Seele Glied verputzt wird sein, die Waffen vom Partisan. Hey FPO, wir seien da, mutige und Dreiste zum Schlag. Partisanen, Feinde, gehen Schlag in den Feind, in dem Kampf waren Arbeitermacht. Ein Probeabo der Zeitschrift Kontext 21, die nächsten 3 Ausgaben kostenlos, unverbindlich und ohne automatische Verlängerung, kann an folgender Adresse bestellt werden. Kontext 21, Schottengasse 3a-1-4-59, A1010 Wien. Die Internetausgabe befindet sich an der Adresse http://kontext21.mediaweb.at. Es ist jeweils die lateinische Schreibweise zu beachten, also Kontext mit C und 21 als XXI.